von den Außenministern der Atlantischen Allianz im schottischen Turnberry zu Papier gebracht worden sind. Unter dem Titel »Vom Gleichgewicht des Schreckens« haben sich die Bündnisse über 4 Jahrzehnte wie Skorpione belauert. Schier gewaltige Summen flossen in die Verteidigungsbudgets. Volkswirtschaftlich unsinnige Investitionen in immer neue konventionelle und nukleare Waffensysteme erschöpften nicht bloß die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Sie verengten auch die Handlungsmöglichkeiten der vergleichsweise reichen Mitgliedstaaten der Atlantischen Allianz. Nun klingt es nicht länger wie Schwärmerei, wenn einer mit dem Blick auf Europa an den Ausruf Goethes nach der Schlacht von Valmy erinnert. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Die beiden Bündnisse wetteifern gleichsam in Bekundungen ihrer Friedfertigkeit. Sie legen sich gegenseitig Entwürfe für neue Sicherheitskonstruktionen auf den Tisch, die, wenn alles gut geht, Milliarden Mark, Rubel oder Dollar für die soziale Wohlfahrt der Völker verfügbar machen können. Nicht länger haben die Militärs bei der Abfassung der Kommuniqués die Federführung. In staunenswertem Tempo wandeln sich die Allianzen zu Einrichtungen, die sich der Abrüstung und der Vertiefung der vertrauensbildenden Maßnahmen widmen. Die Feindbilder der Vergangenheit sind bereits an den Nagel gehängt. Und die Probleme, die mit den sogenannten äußeren Aspekten der Vereinigung Deutschlands zu tun haben, erscheinen an diesem Wochenende durchaus lösbar. Die konfrontativen Elemente in der Selbstdarstellung von NATO und Warschauer Pakt verflüchtigen sich mehr und mehr, sodass auch die Zugehörigkeit eines vereinigten Deutschlands zur westlichen Allianz von der Sowjetunion sicherheitspolitisch nicht länger als ein Status quo minus empfunden werden sollte. Einer der wichtigsten Sätze in der Antwort der NATO-Außenminister auf die Deklaration der Warschauer Paktregierungen heißt, dass das westliche Bündnis nicht einen einseitigen Vorteil aus der deutschen Einheit ziehen wolle. Legitime sowjetische Sicherheitsinteressen sollen berücksichtigt werden. Dieses Sicherheitsinteresse der Sowjetunion, an das die hohen Militärs ihren Präsidenten gerade wegen der trostlosen wirtschaftlichen Verfassung des Sowjetreiches nun vermutlich häufiger erinnern werden, ist unter Brezhnev maßlos übersteigert worden. Wenn ein objektiv geschwächter Gorbatschow die Sicherheitsbedürfnisse der Sowjetunion jetzt neu und in realistischer Manier definiert, dafür aber feste Garantien für die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen verlangt, so ist das eine pure Selbstverständlichkeit. Es wird noch einiges dazukommen müssen. Dass die NATO das heutige Territorium der DDR ausklammert und für eine begrenzte Zahl von Jahren den Verbleib sowjetischer Truppen dort akzeptiert, ist kaum noch im Streit. Auch sollten die europäischen Mitglieder der Atlantischen Allianz mit dem amerikanischen Partner darin übereinstimmen, dass Moskau bei der Entwicklung neuer Sicherheitskonstruktionen unter dem Dach des KSZE-Prozesses eine herausragende Rolle eingeräumt werden muss. Und da gibt es bei Amerikanern und Engländern offenbar noch einige Hemmungen, weil eine Übertragung sicherheitspolitischer Kompetenzen an künftige KSZE-Einrichtungen naturgemäß zulasten der NATO-Organisation gehen wird. Die Amerikaner zumal haben sich schon in den Tagen eines Außenminister Henry Kissinger stets in einer gewissen Distanz zum Helsinki-Prozess gehalten. Das aber sind mittlerweile keine richtigen Barrieren mehr. Auch der amerikanische Präsident und sein Außenminister wissen genau, dass es das gerade Gegenteil vorausschauender Sicherheitspolitik wäre, wollte man der Sowjetunion, die im letzten Krieg so schreckliche Opfer für den Sieg über den deutschen Aggressor zu bringen hatte, jetzt, ausgerechnet jetzt, den Fuß in den Nacken zu setzen versuchen. Ohne Gorbatschow, gerade wir Deutschen dürfen es nicht vergessen, hätte es den 9. November 1989 nicht gegeben und auch nicht die Chance für die Schaffung eines Europa ohne Blöcke und ohne Feindschaft. Die Bonner Politik muss weiter über Gegenleistungen nachdenken. Eine Halbierung der deutschen Streitkräfte, wie sie von Willy Brandt bei den Frankfurter Römerberg-Gesprächen angeregt worden ist, passt genau in die europäische Landschaft. Das wäre ein bedeutsamer Schritt zu einer dauerhaften Vertrauensbildung zwischen Deutschen und Sowjetrussen. Ein Schritt, den wir nicht bloß aus Dankbarkeit, sondern im wohlverstandenen Eigeninteresse tun sollten. Deutlichstes Anzeichen dafür die Aussage des Fraktionsvizes Horst Ehmke. Für den Parteivorsitz einer gesamtdeutschen SPD müsse überlegt werden, ob der Stab nicht an einen Jüngeren als an Hans-Jochen Vogel gegeben werden müsse. Ein heißes Wochenende liegt also hinter der SPD. In Bonn begrüße ich nun Henning Frank. Was waren die Stationen der letzten Tage und Stunden? Fangen wir mit Freitag an. Am Freitagnachmittag ahnte in der Bundeshauptstadt noch kaum jemand, dass der SPD dieses hochdramatische Wochenende bevorstehen würde. Das politische Bonn wurde erst am frühen Freitagabend durch die Nachricht aufgeschreckt, dass in Saarbrücken führende Sozialdemokraten mit dem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine zusammengetroffen waren. Unter ihnen nicht nur die sogenannten Enkel Brands, also Rudolf Scharping aus Rheinland-Pfalz, Björn Engholm aus Schleswig-Holstein, Karl-Heinz Hirselmeier aus Bayern und Dieter Spöri aus Baden-Württemberg, sondern erstaunlicherweise auch der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Horst Ehmke. Und dieser und nicht etwa der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm machte am Wochenende Schlagzeilen, und zwar nicht mit einer Stellungnahme für oder gegen die Kanzlerkandidatur des saarländischen Ministerpräsidenten. An ihr halten sowohl die Anhänger wie auch die Gegner Oskar Lafontaines bis zur Stunde fest. Professor Ehmke erregte vielmehr durch ein vorab veröffentlichtes Interview mit der Bild-Zeitung zur Frage des SPD-Vorsitzenden einer gesamtdeutschen SPD-Aufmerksamkeit. Er sprach sich darin mehr oder weniger deutlich gegen den derzeitigen SPD-Chef Hans-Jochen Vogel aus, und zwar mit der Bemerkung, die Sie schon zitiert haben, dass überlegt werden müsse, ob der Stab nicht an die jüngere Generation weitergegeben werden sollte. In dieser historischen Stunde müsse die SPD auch für die Wahl ihres ersten gesamtdeutschen Vorsitzenden eine langfristige Perspektive entwickeln. Seither fragt man sich nun in Bonn, ob Ehmkes unzeitgemäßer Vorstoß in Absprache mit Oskar Lafontaine erfolgt ist oder ob er sozusagen als Geschäftsführer ohne Auftrag gehandelt hat. Nach der gestrigen Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes der SPD in Bonn reagierte Hans-Jochen Vogel auf diesen Vorstoß und seine Beweggründe ziemlich schroff. Da empfehle ich Herrn Professor Ehmke, der sich möglicherweise noch in diesem Raum aufhält, persönlich zu befragen. Ich bin nicht der Dolmetscher von Herrn Professor Ehmke. Ich bitte Sie. Professor Ehmke selbst blieb bei seinem Vorschlag, hielt sich aber auch bedeckt. Ich bin sicher, da wird es eine breite Diskussion in der Partei geben, was die richtige Lösung wäre. Es gibt ja noch keinerlei Festlegung, das ist richtig so, das muss ergebnisoffen diskutiert werden. Man muss mit überlegen, ob man in einer solchen Situation, in der man praktisch einen einheitlichen Staat und eine einheitliche SPD kriegt, eine längerfristige Perspektive wählt, aber da muss eben das eine mit dem anderen abgewogen werden, sind die Meinungen sicher auch verschieden. Das ist aber jetzt nicht eine Frage des Staatsvertrages, dazu kommen wir später. Bei der Erörterung der Haltung der SPD zum Staatsvertrag war man sich sowohl am Freitagabend in Saarbrücken wie auch im Gespräch zwischen Hans-Jochen Vogel und Oskar Lafontaine am Sonntagvormittag in dessen Haus einig, dass die Wirtschaft-, Währungs- und Sozialunion zum 1. Juli am Nein der Sozialdemokraten nicht scheitern dürfe. Nur über das Wie konnte kein Einvernehmen hergestellt werden. Und man war im Grunde genommen sogar sehr froh, dass diese Entscheidung auch noch gar nicht getroffen werden musste. Schließlich wird die SPD-Führung morgen Vormittag nochmals mit Bundeskanzler Helmut Kohl zusammentreffen, um offene Fragen zu erörtern. Erst am Donnerstag wird die SPD dann ihre Marschrichtung für die parlamentarische Schlussberatung am 21. Juni im Bundestag und am 22. Juni im Bundesrat festlegen. Von dieser Marschrichtung soll dem Vernehmen nach Oskar Lafontaine es abhängig machen, ob er weiter als Kanzlerkandidat seiner Partei zur Verfügung steht und gegebenenfalls auch den Vorsitz in der gesamtdeutschen SPD anstrebt. Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ingrid Matthäus-Meyer steht es, wie sie heute Morgen im Deutschlandfunk schon versicherte, fest, dass die SPD mit Oskar Lafontaine in den Bundestagswahlkampf zieht. Die ganz riesige Mehrheit in der Partei und in der Fraktion möchte einerseits, dass der Vertrag nicht scheitert. Das ist übrigens ja nicht die Idee der Fraktion, sondern ausdrücklicher Wunsch von Oskar Lafontaine, der auch in dem berühmten Spiegel-Interview gesagt hat, dass der Vertrag nicht scheitern darf, weil das natürlich für die Situation in der DDR, wenn jetzt am 2. Mai das Ganze nicht kommt, schlimme Folgen hätte. Und zweitens, die ganz große Mehrheit in Partei und Fraktion möchte Oskar Lafontaine als Kanzlerkandidaten. Das lässt sich sehr wohl verbinden. Es darf also, Herr Maurer, weiter gerätselt werden, ob mit oder ob ohne Lafontaine die SPD dann in den möglicherweise schon gesamtdeutschen Bundestagswahlkampf ziehen wird. In einigen wenigen Tagen werden wir es genauer wissen. Vielen Dank, Henning Frank nach Bonn. Keine Entscheidung. Die SPD will erst das Gespräch mit dem Bundeskanzler abwarten und dann prüfen, ob ihre Forderungen nach Verbesserung des Staatsvertrages erfüllt wurden oder nicht. Die SPD ist in große Schwierigkeiten geraten, denn noch nie hat einer ihrer Kanzlerkandidaten eine so schlechte Presse gehabt wie Lafontaine. Dessen Widerwillen gegen die deutsche Vereinigung auch in der SPD auf Unverständnis ja Widerspruch stößt. Dazu aus Bonn ein Kommentar von Wolfgang Wiedemeyer. Haltet mich, ich trete zurück. So paradox lässt sich die Position des Kanzlerkandidaten der SPD, Lafontaine, kann man schon sagen Kanzlerkandidat Widerwillen, beschreiben. Er hat die Sozialdemokratische Partei in eine Identitäts- und Popularitätskrise getrieben, wie seine Befürworter, als sie ihn zur Kanzlerkandidatur überredeten, es nicht voraussehen konnten. Schon damals machte er es den Genossen schwer, gerierte er sich als der große Zauderer. Das hätte seinen Mitstreitern zu denken geben müssen. Aber sie sagten sich, Oskar Lafontaine ist eine Siegernatur. Er hat schon oft in seiner Eigenschaft als Querdenker erst Leute vor den Kopf gestoßen, aber sie im Nachhinein davon überzeugt, dass er die richtige Problemlösung hatte. Und sowas ist für eine Partei ein Fund, mit dem sie wuchern kann. Wahlen werden letzten Endes trotz aller Sachproblematik und Kompetenzzuweisung für diese oder jene Partei von Personen gewonnen. Auf den Kandidaten kommt es an. Noch ist es nicht erwiesen, ob sich die SPD mit Lafontaine den falschen Kandidaten ausgeguckt hat, aber je länger dieses Hickhack in der Sozialdemokratie andauert, umso stärker wird sich in der Bürgerschaft der Eindruck verfestigen, dass er nicht in die Zeit passt, immer bezogen auf die Konfrontation mit Kohl. Der alte Slogan der Sozialisten und Kommunisten, die Partei hat immer recht, kann unter dem Dach der bundesdeutschen Sozialdemokraten doch nicht umformuliert werden in den Satz, dem Kandidaten muss auch wieder besseres Wissen recht gegeben werden. Der Kandidat hat nämlich nicht recht mit seiner Wahlkampfstrategie der totalen Konfrontation. Damit wird er Kohl in diesem bevorstehenden Wahlkampf nicht schlagen können. Damit wird er möglicherweise jüngere Wähler an sich binden, die ja in Westdeutschland wenig Gespür für ein gesamtdeutsches Vaterland haben und die Distanz des saarländischen Ministerpräsidenten gegenüber der DDR eher akzeptieren als die mittlere und ältere Generation. Die Popularität Lafontaines ist im Moment noch groß und sicher auch vom Mitgefühl geprägt, dass er die Folgen des Attentats so wacker zu überwinden versucht. Gerühmt wird auch seine Brückenfunktionsfähigkeit zwischen Jung und Alt. Aber mit einer gewissen Zeitverzögerung wird sich auch unter politisch weniger interessierten Menschen herumsprechen, dass der Kanzlerkandidat der SPD die historische Dimension des Augenblicks und die daraus resultierenden kommenden Ereignisse für Gesamtdeutschland im Europäischen Verbund nicht positiv einzuschätzen vermag. Sein Rezept, Staatsvertrag im Bundestag von der SPD ablehnen, aber im Bundesrat passieren lassen, ist ein Sandkastenspiel, das einem Verantwortung in Bonn anstrebenden Politiker nicht gerecht wird. Um die Zerreißprobe der SPD zu beenden und um Lafontaine mangels einer erfolgsversprechenden Personalalternative unter der Fahne zu halten, wird man sich mit Formelkram, mit der Forderung nach einem zweiten Staatsvertrag aus der Affäre zu ziehen versuchen. Aber es geht ja gar nicht mehr nur um den Staatsvertrag. Es geht zur Stunde um das innere Selbstverständnis der SPD. Der Staatsvertrag ist, was den Termin 2. Juli anbetrifft, gar nicht mehr zu verhindern. Es geht darum, was eine Solidargemeinschaft wie die SPD sich an Haupt und Gliedern von einem ihrer Hoffnungsträger gefallen lassen kann. Jede Partei braucht neben ihrem Hoffnungsträger auch eine Integrationsfigur. Und dafür eignet sich Oskar Lafontaine nicht. Ein Willy Brandt macht da nicht genug. Der SPD-Vorsitzende Vogel würde sich um seine Partei noch mehr verdient machen, als er es mit dem Zusammenhalten der Flügel ohnehin tut, wenn er jetzt ein Machtwort sprechen würde und die Hängepartie beenden würde. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das gilt auch in der Affäre Lafontaine. Wochenlang war über keine Frage so intensiv spekuliert worden wie über die, ob der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat bleibt oder nicht. Am Wochenende schien es so, als ob Lafontaine einen Rückzieher machen würde. führende Sozialdemokraten gaben sich in seinem Haus in Saarbrücken die Klinke in die Hand. In den Wochen zuvor hatten sich die kritischen Stimmen am Konfrontationskurs ihres Kanzlerkandidaten gehäuft. Denn während viele Sozialdemokraten der Meinung sind, der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müsse zum 1. Juli mit der Wirtschafts- und Währungs- und Sozialunion in Kraft treten, hatte Lafontaine dieses Vertragswerk als grundlegend falsch bezeichnet. Er hatte seinen Parteifreunden empfohlen, den Staatsvertrag im Deutschen Bundestag abzulehnen, ihn aber im Bundesrat der Vertretung der Länder in Bonn passieren zu lassen. Die Entwicklung der zurückliegenden 24 Stunden stimmen eingefangen von Peter Quay. Vor der Presse begründete heute der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel mit einer Vier-Punkte-Erklärung, wie die Sozialdemokraten heute in der Präsidiumssitzung zu der neuen Einschätzung der Lage gekommen seien. Erstens, der Bundeskanzler hat mit dem Staatsvertrag einen Weg eingeschlagen, der für die Menschen in der DDR große Risiken in sich birgt. Insbesondere besteht die Gefahr, dass dort mehr Menschen arbeitslos werden als unvermeidbar. Dafür trägt der Bundeskanzler die Verantwortung. Zweitens, es ist das Verdienst Oskar Lafontaines, auf diese Gefahren mit besonderem Nachdruck hingewiesen zu haben. Diese Tatsache ist auch am vergangenen Samstag in Halle auf dem Sonderparteitag der Schwesterpartei von vielen Rednern besonders gewürdigt worden. Und es ist unterstrichen worden, dass die Sorgen, die Oskar Lafontaine ausgedrückt hat und ausdrückt, sich auf das Schicksal und die Zukunft der Menschen in der DDR beziehen. Drittens, es besteht volle Einigkeit darüber, dass der Vertrag jetzt nicht mehr scheitern darf, auch nicht im Bundesrat. Würde er scheitern, hätte das in Anbetracht der weit fortgeschrittenen Entwicklung, der Erwartungen, die geweckt worden sind, ein unbeherrschbares Chaos in der DDR zur Folge. Viertens, die SPD war an der Ausarbeitung des Staatsvertrags nicht beteiligt. Unsere Bereitschaft zur Mitarbeit, Sie erinnern sich, ist zurückgewiesen worden. Vogel gab heute durchaus zu, dass sich auch bei ihm eine Veränderung ergeben habe, was die Einschätzung der Absichten Oskar Lafontaines betrifft. Sie können, wenn Sie den Satz von gestern sich noch einmal vor Augen führen, das Wort Eindruck durch Gewissheit ersetzen. Dazu bin ich in der Stunde dieser Pressekonferenz imstande. Mit deutlich negativem Unterton wehrte sich Vogel aber gegen den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Professor Horst Ehmke, die Sozialdemokraten sollten über einen gesamtdeutschen SPD-Vorsitzenden nachdenken und dabei die Verantwortung in jüngere Hände legen. Vogel dazu. Ich habe nicht die Absicht, Äußerungen des Herrn Professor Ehmke hier zu erläutern oder zum Gegenstand näherer Betrachtungen zu machen. Darf ich schon gestern Abend allen, die über diese Erklärung und die ihr zugrunde liegende Erwägung Näheres erfahren wollen, an Herrn Professor Ehmke verweisen. Im Übrigen haben zu dieser Äußerung von Herrn Professor Ehmke mehrere Sozialdemokraten heute Stellung genommen. Ich habe nicht die Absicht, mich an dieser Diskussion zu beteiligen. CDU-Generalsekretär Volker Rühe ließ keinen Zweifel, dass es bei dem alten Staatsvertrag bleiben müsse. Seine Begründung in mehreren Variationen. Durch die Berichte, die wir über die Verhandlungen im Bundesvorstand bekommen haben, ist im Übrigen deutlich geworden, dass es keinerlei neue Erkenntnisse gegeben hat durch die Gespräche mit der SPD. Deswegen wird es auch keinerlei Nachbesserungen geben. Niemand kann den Sozialdemokraten diese Entscheidung ersparen, vor die sie in diesen Tagen gestellt sind. Und sie sollten auch keine Scheingefechte führen, um hier auf etwaige Nachbesserungen hinzuweisen. Es wird aber zu keiner Veränderung oder Ergänzung des Staatsvertrages kommen. Alle entscheidenden Punkte sind dort schon angesprochen. Ja, soweit die Entwicklung der letzten 24 Stunden mit der Erklärung von Hans-Jochen Vogel und den Stimmen dazu. Erinnern wir uns, der Parteirat, das höchste Gremium der Sozialdemokraten zwischen den Parteitagen, hatte am 27. März in Hannover Oskar Lafontaine, den saarländischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, zu ihrem Kanzlerkandidaten nominiert. Damals Hans-Jochen Vogel, der Parteivorsitzende zur Kandidatur Oskar Lafontaines. Sicher, Oskar hat seine Ecken und Kanten und er vertritt seine Position mit großer Festigkeit. Er weiß auch, wie man sich Gehör verschafft und wie man Willen in Taten umsetzt. Aber das ist doch kein Nachteil. Oder wollen wir einen Bundeskanzler ohne Ecken und Kanten, einen Kanzler, der sich nicht durchzusetzen weiß, der nicht siegen will, doch wohl kaum, gerade wegen dieser Eigenschaften, ist Oskar der richtige Kandidat. Darüber gab es dann in den Wochen danach durchaus Zweifel, aber kein Zweifel daran gab es, dass Oskar Lafontaine ein Kandidat mit Ecken und Kanten ist, wie es Hans-Jochen Vogel gesagt hat. Oskar Lafontaine selber hatte sich damals vor dem Parteirat, wie gesagt am 27. März in Hannover, auch zu der Frage geäußert, die dann im Folgenden immer wieder Stoff für Diskussion sorgte, nämlich zur Frage des Verhältnisses der SPD zur Frage der deutschen Einheit. Es ging niemals um die Frage Einheit, ja oder nein. Und es wäre gut, wenn das auch vermeintliche Intellektuelle endlich zur Kenntnis nehmen. Es ging immer allein um die Frage, unter welchen Bedingungen kann die Einheit Deutschlands hergestellt werden. Wir waren von Anfang an, und wir sind es auch heute noch, für eine europäische Einigung Deutschlands. Eine Einigung, die abgestimmt ist mit den Nachbarstaaten, die die Interessen der Nachbarstaaten berücksichtigt, die auf eine europäische Friedensordnung abstellt und die die Ängste oder Befürchtungen, die Helmut Kohl durch seine tölpelhafte Außenpolitik wieder mobilisiert hat, gar nicht erst aufkommen lässt. Es geht nicht um das verbale Bekenntnis zur europäischen Einigung, das auch den Konservativen leicht über die Lippen kommt, sondern es geht um eine Außenpolitik, die dieser europäischen Einigung wirklich gerecht wird. Ja, soweit Oskar Lafontaine, der Kanzlerkandidat der SPD, der nominierte Kanzlerkandidat, muss man genauer sagen. Und davor hatten wir Hans-Jochen Vogel, den SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden, gehört. Zum Verhältnis beider, Hans-Jochen Vogel und Oskar Lafontaine, nun mein Kollege Hermann Theissen. Dann muss der Oskar auch den Parteivorsitz übernehmen. So soll laut Spiegel vor 14 Tagen Jochen Vogel gedroht haben, nachdem der sozialdemokratische Partei- und Fraktionschef vergeblich versucht hatte, den Spitzenkandidaten von der Saar von seinem Nein zum deutsch-deutschen Staatsvertrag abzubringen. Eine Drohung, die ohne Wirkung blieb. Vielleicht fühlte man sich an der Saar auch gar nicht von einer möglichen Demission Vogels bedroht. Vielleicht passt sie sogar ins Konzept. Nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen räumte Reinhard Klimt, der Vorsitzende der saarländischen Landtagsfraktion und persönliche Vertraute von Oskar Lafontaine, ein, es gebe einen Widerspruch zwischen Lafontaines Konzept einer modernen Gesellschaft und den Traditionswerten der alten Tante SPD. Die eindeutige Zuspitzung des sozialdemokratischen Wahlkampfs auf die Person Lafontaine begründete Klimt so. Man muss ja mit dem Funde wuchern, was man hat. Und diese Personenkonstellation scheint mir besonders günstig zu sein. Man muss ja versuchen, die Auseinandersetzung auf den Feldern zu führen, in denen man stark ist. Ich glaube, dass eine der Stärken der SPD ist, dass sie junge Politiker einer neuen Generation auch mit einem neuen Politikverständnis anbieten kann, während die jetzt amtierende Koalition in ihren Exponenten einfach von vorgestern ist, eigentlich überständig und überholt, ob das jetzt Kohl ist oder Lambsdorff oder Mischnick, ja auch Genscher, der noch den höchsten Unterhaltungswert hat, aber dennoch ist er ein Politiker, der in den 50er, spätestens in den 60er Jahren wurzelt, und wir haben eben doch eine Mannschaft, Frauschaft, die eben die neuere Generation symbolisiert, jetzt durch Gerhard Schröder nochmal weiter verstärkt. Und ich glaube, dass wir auch diese personelle Alternative deutlich machen sollen, weil daran unsere Chance liegt. Hat Jochen Vogel nicht auch seine Wurzeln in den 50er Jahren? Wenn man jedenfalls die Lageanalyse von Klimt zu Ende denkt, dann passt eigentlich Vogel nicht in diese personelle Alternative zur Union. Lafontaine will einen Wahlkampf der Zuspitzung. In jedem Konfliktfeld soll deutlich werden, wo die Unterschiede seiner Politik zu der des Kabinetts Kohls liegen. Vogel dagegen sucht zumindest in der Deutschlandpolitik den Kompromiss mit der Bundesregierung. Hier stoßen zwei Konzepte aufeinander, die sich nicht miteinander versöhnen lassen. Dazu kommt, dass auch die Persönlichkeiten Vogel und Lafontaine weit auseinander liegen. Was der Saarländer über Helmut Schmidt gesagt hat, dass dieser vor allem von Sekundärtugenden geprägt sei, mit denen man auch ein Konzentrationslager leiten könne, dürfte er so auch über Vogel denken. die von Vogel repräsentierten Tugenden wie Disziplin, Pünktlichkeit und Ordnung gehen Sie dem Saarländer nicht nur ab, Sie sind ihm sogar zuwider. Vielleicht hat Horst Ehmke mit seinem Hinweis, der sozialdemokratische Parteivorsitz müsse in jüngere Hände gelegt werden, eine Aussage getroffen, die sich mit den strategischen Absichten in Saarbrücken decken. Soweit Hermann Theissen zum Verhältnis von Oskar Lafontaine und Hans-Jochen Vogel. Und am Telefon begrüße ich nun Alfred Drecker, den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Tag, Herr Drecker. Ja, guten Tag. Hatten Sie das erwartet? Ich habe damit gerechnet, dass das möglich sein könnte. Übrigens, ich habe die Diskussion gerade mitgehört. Das ist keine Frage der Generationen. Es gibt in allen Generationen unanständige Leute. Und wenn der Lafontaine Helmut Schmidt als einen Mann der Sekundärtugenden bezeichnet, mit denen man auch ein KZ hätte leiten lassen, dann finde ich das einfach unanständig. Wir sind durchaus bereit, die Auseinandersetzung mit Herrn Lafontaine zu führen. Und wir sollten ihn jetzt mal analysieren in seinem Verhalten, die zu seinem zeitweisen halben Rücktritt geführt haben. Herr Drecker, ist die Kandidatur von Oskar Lafontaine und die anhaltende Kandidatur nicht durchaus eine Gefahr für Bundeskanzler Helmut Kohl? Also ist nicht Oskar Lafontaine aus der Sicht der SPD der Kandidat, der am ehesten Bundeskanzler Helmut Kohl gefährden kann? Also wir werden Herrn Lafontaine analysieren. Zunächst einmal ist er unehrlich. Er hat seiner Fraktion im Bundestag empfohlen, den Staatsvertrag abzulehnen und der Bundesratsmehrheit ihn passieren zu lassen. Das ist unehrlich. Er ist außerdem unsolidarisch gegenüber den Menschen in der DDR, denen er, nachdem sie durch ihre friedliche Revolution die Grenze geöffnet hat, die Hilfe verweigert hat, auf die sie Anspruch haben, wie ich meine. Und er ist schließlich unwahrhaftig. Er weiß ganz genau, dass dieses Hinzutreten von 16 Millionen deutschen Menschen wie wir, nicht weniger tüchtig als wir, nach einigen Übergangsschwierigkeiten auch uns in der Bundesrepublik Deutschland zum Vorteil erwachsen wird. Also mit einem solchen Kandidaten muss man sich hart auseinandersetzen. Das werden wir tun. Wir fürchten ihn überhaupt nicht. Also ein harter Wahlkampf steht uns bevor. Das war der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Alfred Drecker. Frage an die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Anke Fuchs. Woher nimmt die Partei plötzlich die Gewissheit, dass der Kandidat Oskar Lafontaine auch Kandidat bleiben will? Wir nehmen diese Gewissheit aus den Worten von Oskar Lafontaine. Es hat ein eindrucksvolles Gespräch in sehr guter Atmosphäre zwischen Hans-Jochen Vogel und Oskar Lafontaine gegeben. Wir Sozialdemokraten sind sehr erleichtert und können jetzt uns konzentrieren auf die Auseinandersetzung zur Wahl am 2. Dezember. Sprechen Sie das Gespräch gestern an. Da hatte ja Hans-Jochen Vogel gesagt, er habe den Eindruck, dass es bei der Kandidatur bleibe. Jetzt hat er die Gewissheit. Ja, sehen Sie, es ist richtig. Hans-Jochen Vogel hat heute aus dem Eindruck von gestern die Gewissheit gewinnen können. Oskar Lafontaine ist unser Kanzlerkandidat. Alle haben es miteinander bekräftigt. Und jetzt können wir uns an die Arbeit machen, uns auf die Menschen zubewegen, die wir gewinnen wollen für einen wirklich guten Wahlkampf. Wird denn das Rezept angewendet, das Lafontaine ja empfohlen hatte, nämlich ein Nein zum Staatsvertrag im Deutschen Bundestag und im Bundesrat den Staatsvertrag passieren lassen? Da gibt es Variationen des Themas, wenn ich mal ein bisschen musikalisch formulieren darf. Es gibt in diesen Tagen den Abschluss der Verhandlungen. Wir werden uns die Ergebnisse der Verhandlungen ansehen. Wir werden anschauen, wie sah der Staatsvertrag am Anfang aus, was ist durch unsere Initiativen besser geworden. Und dann werden abschließende Beratungen in dieser Woche stattfinden. Und wir werden dann zu entscheiden haben. Mehr kann man dazu im Augenblick nicht sagen. Wird denn nun, Sie sagen, Sie sind erleichtert, dass Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat bleibt und werden sich nun in den Wahlkampf stürzen mit einer Konfrontationsstrategie? Oskar Lafontaine will Bundeskanzler werden. Das ist richtig so. Das schafft er nur, wenn er Helmut Kohl von dem Bundeskanzlerplatz verjagt. Und das werden wir mit ihm zusammen in einem sehr offensiven Wahlkampf versuchen und um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler für unsere sozialdemokratische Politik werben. Aber Frau Fuchs, es kann ja, auch wenn jetzt Gewissheit ist über die Kanzlerkandidatur von Oskar Lafontaine, nicht plötzlich beiseite gewischt worden sein, die inhaltlichen Differenzen, die es gibt, auch die Zweifel an dieser Strategie auf den Punkt gebracht. Ist Oskar Lafontaine der richtige Kandidat zur richtigen Zeit? Ja, zweifellos. Sehen Sie, wir wollen mit der ökologischen, sozialen Erneuerung der Industriegesellschaft für die Bundesrepublik wie für die DDR um das Vertrauen der Menschen werben, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und wir haben als Sozialdemokraten sehr gut vorgearbeitet. Sie sehen aus unseren Wahlerfolgen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und im Januar schon Saarland, dass die Menschen uns die Zukunft anvertrauen. Und dieses Fund, das werden wir jetzt verstärken. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, mit einer modernen Politik die Menschen zu gewinnen. Am Telefon nun die Generalsekretärin der Freien Demokraten, Cornelia Schmalz-Jakobsen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Schmalz-Jakobsen, Oskar Lafontaine bleibt Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Hat Sie diese Nachricht überrascht? Mein Gott, man ist ja bei der SPD im Moment auf alles gefasst. Insofern hat mich das nicht überrascht. Im Übrigen wird es natürlich unsere Strategie überhaupt nicht verändern. Was bedeutet das denn für Ihre Strategie? Wie ist sie bisher und was könnte sich denn daran verändern? Wissen Sie, wir wären ja arm dran in der FDP, wenn wir unsere Strategie immer ändern würden, je nachdem, wer von den anderen Parteien als politischer Spitzengegner auftaucht. Insofern hat das keinen Einfluss. Wir kämpfen ja nun in erster Linie um Stimmen für uns, für die FDP, und nicht im Blick auf den Gegner. Aber nun macht es doch sicher etwas aus, wie ein Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten als Gegenkandidat zu Bundeskanzler Helmut Kohl auftritt. Und Oskar Lafontaine steht ja nun für eine klare Konfrontationsstrategie. Das muss doch auch die Freien Demokraten in ihrem Wahlkampf betreffen. Ja, nun also zunächst mal ist es, glaube ich, allen deutlich geworden, wofür wir eintreten. Das Thema deutsche Einheit beherrscht ja nun die Diskussion sehr erheblich. Und hier haben wir einen deutlichen Gegenpart zur SPD. Wir sind für den Staatsvertrag. Die SPD führt hier einen merkwürdigen Eiertanz auf, der ja aber nicht besser geworden wäre, nehme ich mal an, wenn Oskar Lafontaine heute seinen Verzicht erklärt hätte. Es ist ja zunächst mal an der SPD zu sehen, wie sie mit ihren Problemen fertig wird und nicht an uns, wie wir darauf reagieren. Cornelia Schmalz-Jakobsen, Generalsekretärin der FDP. Im Studio nun mein Kollege Günther Müchler. Ist die SPD, Herr Müchler, damit aus der Krise heraus? Ja, Dieter, ich habe es im Füge, das lässt sich heute noch nicht endgültig beantworten. Was ist denn heute eigentlich passiert? Oskar Lafontaine, so hat Vogel gesagt, bleibt Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Aber muss man fragen, welchen Preis muss die SPD dafür zahlen? Es gibt eine ganze Reihe von offenen Fragen aus meiner Sicht. Erstens ist unklar, wie die SPD nun wirklich abstimmen wird. Wie will sie das Kunststück fertigbringen, den Anspruch, den massiv vorgetragenen Anspruch ihres Kanzlerkandidaten zu vereinbaren, mit ihrer erklärten Absicht, dem Staatsvertrag zuzustimmen? Zweitens wird die Sozialdemokratie jetzt sicher von ihren Gegnern in der Regierungskoalition vorgeführt werden. Man wird ihr vorhalten, zu Kreuze gekrochen zu sein, Lafontaine nachgegeben zu haben. Schließlich wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen, wie tief die Wunde ist, die Lafontaine seiner Partei, von der er bedingungslose Gefolgschaft gefordert hat, wie tief diese Wunde sein wird. Es ist ja überhaupt nicht verborgen geblieben, dass viele Sozialdemokraten nicht nur die Methode Lafontaines unsympathisch gefunden haben, sondern auch mit Lafontaines Kurs in der Deutschlandpolitik unzufrieden gewesen sind. Diese Frage richtet sich auch an die Sozialdemokratin in der DDR. Dort hat heute der neu gewählte Vorsitzende Thierse noch einmal klargemacht, dass Lafontaine für den Fall, dass er Kanzlerkandidat bleibe, Korrekturen an seinem deutschlandpolitischen Kurs werde vornehmen müssen. Schließlich eine Frage, die eben auch in dem Beitrag von Hermann Theissen zum Ausdruck gekommen ist, wird man nun einmal prüfen müssen, wer eigentlich als Sieger, wer als Besiegter aus dieser Schlacht hervorgegangen ist. Da ist ja nicht nur der saarländische Ministerpräsident, der nun bereit ist, seine Kandidatur auszutragen. Da ist auch der Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel, der in den letzten Tagen Canossa-Gänge nach Saarbrücken antreten musste und dem dieses sicher nicht leicht gefallen ist. Hans-Jochen Vogel, das wird man sagen müssen, ist auch in der eigenen Partei nicht unumstritten. Da geht es um seinen Oppositionsstil. Man hat ihm vorgeworfen, etwas zu sanft die Opposition vorzutragen. Man wird sehen, ob Hans-Jochen Vogel am Ende nicht auf der Strecke bleibt. Das heißt, die Partei behält ihren Kanzlerkandidaten, aber auch ihre Konflikte. Das Handelsblatt stellt fest, Der SPD-Supermann hat an Reputation verloren. Wer so sehr wie Lafontaine die eigenen Genossen in West und Ost polarisiert, ist keine Integrationsfigur. Da die nächsten Bundestagswahlen möglicherweise durch gesamtdeutsche Wahlen ersetzt werden, kann Lafontaine nicht mehr auf der Klaviatur deutsch-deutscher Ängste spielen. Jetzt kommt es darauf an, die Deutschen zueinander zu bringen und nicht gegeneinander aufzubringen. Lafontaine hat bisher nur gezeigt, dass er das Letztere kann. Den Besuch des DDR-Regierungschefs in den Vereinigten Staaten analysiert die Aachener Volkszeitung unter folgendem Blickwinkel. De Maizières Interessen in Gesprächen mit US-Präsident Bush sind rein DDR-wirtschaftlicher Natur. Ersten Anzeichen nachzufolge scheint Lothar de Maizière in Washington und New York Erfolg gehabt zu haben. Die Weltmacht Nordamerika, die Ja zur deutschen Einheit gesagt hat, kennt ihre Verpflichtung, wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges, diesem neuen Deutschland auf die Beine zu helfen. Was nur geschehen kann, wenn in der verlotterten DDR bescheidene Anfänge einer Prosperität sichtbar werden. Das aber ist auch ein sicheres Zeichen für einen neuen Markt, den sich die Amerikaner nicht entgehen lassen. Ein Beweis? Seit einem Gespräch zwischen Hans-Jochen Vogel mit Oskar Lafontaine heute Morgen steht fest, trotz der Querelen der letzten Tage innerhalb der Sozialdemokraten bleibt Oskar Lafontaine der Kanzlerkandidat der SPD. Der Saarländer macht seine Kandidatur nicht mehr vom Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion und der SPD-regierten Länder abhängig. Die Partei, so sagte Vogel heute, werde ihren Kandidaten im Wahlkampf mit aller Kraft unterstützen. Während Vogel gestern gesagt hatte, er habe den Eindruck, dass Lafontaine bleibe, sprach der SPD-Vorsitzende heute von Gewissheit. In 4 Punkten gab Vogel heute nach einer Präsidiumssitzung die Begründung für die Bereinigung der Situation innerhalb der SPD. Erstens, der Bundeskanzler hat mit dem Staatsvertrag einen Weg eingeschlagen, der für die Menschen in der DDR große Risiken in sich birgt. Insbesondere besteht die Gefahr, dass dort mehr Menschen arbeitslos werden als unvermeidbar. Dafür trägt der Bundeskanzler die Verantwortung. Zweitens, es ist das Verdienst Oskar Lafontaines, auf diese Gefahren mit besonderem Nachdruck hingewiesen zu haben. Diese Tatsache ist auch am vergangenen Samstag in Halle auf dem Sonderparteitag der Schwesterpartei von vielen Rednern besonders gewürdigt worden. Und es ist unterstrichen worden, dass die Sorgen, die Oskar Lafontaine ausgedrückt hat und ausdrückt, sich auf das Schicksal und die Zukunft der Menschen in der DDR beziehen. Drittens, es besteht volle Einigkeit darüber, dass der Vertrag jetzt nicht mehr scheitern darf, auch nicht im Bundesrat. Würde er scheitern, hätte das in Anbetracht der weit fortgeschrittenen Entwicklung, der Erwartungen, die geweckt worden sind, ein unbeherrschbares Chaos in der DDR zur Folge. Viertens, die SPD war an der Ausarbeitung des Staatsvertrags nicht beteiligt. Unsere Bereitschaft zur Mitarbeit, Sie erinnern sich, ist zurückgewiesen worden. Trotzdem will die SPD ihre Marschrichtung zum Staatsvertrag noch von der zweiten Gesprächsrunde oder Verhandlungsrunde, wie die SPD sagt, morgen mit der Bundesregierung abhängig machen. Das betrifft aber nicht die Frage, ob die Sozialdemokraten dem Staatsvertrag zustimmen. Ungeklärt bleibt dagegen die am Wochenende vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Horst Ehmke angeschnittene Frage, ob der gesamtdeutsche SPD-Vorsitz von einem jüngeren Mann wahrgenommen werden sollte, also nicht mehr von Jochen Vogel. Dazu wollte der SPD-Vorsitzende heute in der Pressekonferenz nicht Stellung nehmen. Nach den Worten Vogels hat es bei den Gesprächen über den Staatsvertrag zwischen Regierung und SPD wahrnehmbare Bewegungen und Entwicklungen gegeben. Etwa bei dem Problem der Überlebensfähigkeit von angeschlagenen DDR-Betrieben, beim Umweltschutz und bei der Behandlung der Vermögen der alten Blockparteien. Keine schlüssige Antwort konnte Vogel auf die Frage geben, welchen Sinn überhaupt noch eine neue Gesprächsrunde mit der Regierung habe, wenn sich die SPD ohnehin auf eine Zustimmung zum Staatsvertrag festgelegt habe. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob es noch in diesem Jahr einen Vereinigungsparteitag der Sozialdemokraten in Ost und West gibt. CDU und FDP haben in Pressekonferenzen und Stellungnahmen durchblicken lassen, dass es an dem Vertrag keine Nachbesserungen gibt, auch keine zusätzlichen Briefe oder ähnliche Stellungnahmen. Die Regierung werde den Vertrag auch in der Gesprächsrunde morgen nur erläutern. Für die CDU sagte Generalsekretär Volker Rühe, er glaube nicht, dass mit der Bestätigung der Kanzlerkandidatur heute das Verwirrspiel in der SPD beendet sei. Am Telefon begrüße ich Dr. Wolfgang Bötsch, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Dr. Bötsch, Ihre Stellungnahme zur Wendung um die Kanzlerkandidatur Lafontaines. Also auch nach der langatmigen Erklärung von Hans-Jochen Vogel ist kaum anzunehmen, dass mit der heutigen Ankündigung des SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafontaine werde den Wahlkampf der SPD als Kanzlerkandidat führen, ein Schlussstrich unter die unrühmlichen und beispiellosen Vorgänge in der Partei gezogen ist. Es sei denn, die SPD degradiert sich bedingungslos zu einem willenlosen Instrument von Herrn Lafontaine. In der Sowjetunion scheinen die Bedenken gegen eine Mitgliedschaft eines Vereinigten Deutschlands in der NATO langsam zu schwinden. Kein Geringerer als Präsident Gorbatschow hat sich jetzt in diesem Sinne vor dem obersten Sowjet geäußert. Auch sein Außenminister Schewardnadse hat sich gegenüber Bundesaußenminister Genscher beim gestrigen Treffen in der Grenzstadt Brest ähnlich kompromissbereit gezeigt. Allerdings verlangt der Kreml eine grundsätzliche Reform der Blöcke, also der NATO und des Warschauer Paktes, der sich praktisch bereits in Auflösung befindet. Aus Moskau ein Bericht von Hermann Krause. In seiner Rede vor dem obersten Sowjet stellte der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow heute die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO unter bestimmten Voraussetzungen in Aussicht. So sagte Gorbatschow, wir würden zustimmen, wenn es sich um eine assoziierte Teilnahme handelt. Gleichzeitig aber müsse eine Wandlung der beiden Militärblöcke einhergehen. Das vereinte Deutschland, so Gorbatschow in seiner mehr als einstündigen Rede, sollte den Verpflichtungen beider Seiten nachkommen. Eine gekürzte Bundeswehr könne NATO-Mitglied bleiben. Die ebenfalls reduzierten Truppen in der DDR sollten der vereinten Regierung unterstellt werden. Einhergehen mit all dem aber müsse die Umstrukturierung von NATO und Warschauer Pakt, so der Kreml-Chef. In vertraulichen Gesprächen habe er auf dem Gipfel in Washington mit dem amerikanischen Präsidenten Bush darüber gesprochen. Konkreter habe er diese Frage mit der britischen Premierministerin Thatcher vor kurzem behandelt. Nach dem letzten Treffen der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes hier in Moskau beginne der Pakt jetzt bereits mit einer Veränderung seiner Militär. Wiederholte der Kreml-Chef die Aufforderung an die NATO zu reagieren. Bisher habe man nur positive Stimmen gehört, an Taten und praktischen Schritten mangle es noch. Mit dieser Haltung zur Deutschlandfrage setzt Gorbatschow die Linie fort, die sich bereits beim Treffen der Warschauer Paktstaaten zu Wochenbeginn andeutete. Dort wurde in einem Abschlusskommuniqué nämlich die Wandlung in ein politisches Bündnis beschlossen. In der Erklärung war die ausdrückliche Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands nicht vorhanden. Nicht unwesentlich zu der neuen Entwicklung dürfen auch die Gespräche der beiden Außenminister Genscher und Schewardnadse in Brest beigetragen haben. Dass es dennoch Probleme beim Ausbau der Beziehungen zwischen Ost und West geben wird, ließ Gorbatschow gleich zu Beginn erkennen. So machte er klar, dass bei der nächsten Startrunde, bei Start 2 also, die Sowjetunion das Ausklammern der britischen und französischen Atomwaffen nicht weiter hinnehmen wird. Die Stellungnahme von Vogel und die Pressekonferenz von Kanzleramtsminister Seiters, die zurzeit läuft, angehört hat. Herr Linkitscher, ist Vogels Zufriedenheit berechtigt? Das heißt, konnte die SPD der Bundesregierung Verbesserungen des Staatsvertrages abbringen? Nach Hans-Jochen Vogel ja, und ich glaube, in einigen Punkten hat es auch Nachbesserungen gegeben. Bei der Koalition ging ja das Wort von einem Frühstückstreffen um, und nach dem heutigen Treffen erklärte dazu der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, auf Seiten der Koalition haben diesmal 14 Herren teilgenommen. Das letzte Mal waren es 8, diesmal 14. Darunter zum Teil in Personalunion 3 Parteivorsitzende, ein Bundeskanzler, 2 Fraktionsvorsitzende und 5 Bundesminister. Wir sind mit 7 Delegationsteilnehmern erschienen. Die Zusammensetzung der Delegation der Bundesregierung macht deutlich, dass es sich offenbar nicht nur um eine Frühstücksplauderei, sondern um eine ernsthafte Verhandlung gehandelt hat. Vogel machte vor rund einer Dreiviertelstunde klar, dass es trotz einer...